Ma la situazione è certamente preoccupante per quanto riguarda le violenze nelle strade e per quanto riguarda evidentemente le vittime che ci sono state. Die L'Unione Lage ist Europea sicherlich besorgniserregend, wenn man an die Gewalt auf den Straßen und an die Opfer denkt. Die Europäische Union beobachtet die Überprüfung der Wahlen sehr genau, die durch die Anzeigen wegen Unregelmäßigkeiten bei den Präsidentschaftswahlen in Gang gesetzt wurde. Und wir erwarten hinsichtlich dieser Überprüfung eine Antwort an die internationale Gemeinschaft. E attendiamo che vi sia una risposta alla comunità internazionale sulle verifiche che sono in corso. Könnte dies 30 Jahre nach der Islamischen Revolution zum Ende des gegenwärtigen Regimes führen? 30 anni dopo la rivoluzione islamica. Io non credo, francamente, abbiamo guardato con grande attenzione il dibattito durante la campagna elettorale Das glaube tra ich i nicht. candidati Wir haben die Debatte während des comunisti Wahlkampfes zwischen den reformorientierten Kandidaten und Präsident Ahmadinejad sehr aufmerksam verfolgt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dieses System und dieses Regime mit einem Sieg eines Reformkandidaten beendet wäre. Es könnten sich wichtige Veränderungen ergeben. Aber etwa in der Atomfrage verfügt das gegenwärtige System im Iran eher über eine geschlossene und gemeinsame Haltung. Ma ad esempio sul dossier nucleare il sistema dell'Iran è piuttosto compatto e piuttosto unito. Was erwarten Sie in den kommenden Tagen und Wochen? Ma io mi aspetto anzitutto che non vi siano più violenze, che vi sia un appello alla calma, come quello lanciato recentemente dal leader riformista Moussaoui. Ich erwarte vor allem, dass keine Gewalt mehr ausgeübt wird, dass es einen Aufruf zur Ruhe geben wird, wie der des Reformpolitikers Moussaoui, und dass sich auch die iranische Polizei daran hält. Mich haben die Äußerungen des Parlamentspräsidenten Larijani beeindruckt, der der Polizei vorgeworfen hat, sie habe ausgesprochen gewalttätig reagiert. Das zeigt, dass selbst innerhalb des Regimes sehr intensiv debattiert wird. Und ich hoffe, dass dies sofort zu einem Ende der Zusammenstöße und der Gewalt führen wird. Un dibattito molto forte. Io spero che questo porterà da subito alla cessazione degli scontri e quindi di ogni tipo di violenza. Secondo lei, diventa più instabile? Wird der Iran instabiler? Io credo di no. L'Iran ha dimostrato e sta dimostrando come al suo interno c'è una Ich glaube forte nicht. Iran hat gezeigt und zeigt es gegenwärtig, dass viele Zehntausende Bürgerinnen und Bürger deutliche Veränderungen wünschen. Und das ist ein Zeichen einer vitalen Kraft. Iran bleibt ein Land, das im Nahen Osten im Positiven wie im Negativen eine Rolle spielen kann. Wir wünschen uns, dass der Iran positiv die große internationale Bemühung zur Stabilisierung von Afghanistan und Pakistan unterstützt. L'Iran partecipi in modo positivo, ad esempio, al grande sforzo internazionale per stabilizzare Afghanistan e Pakistan. Herr Frattini, beim EU-Gipfel in Brüssel und beim G8-Gipfel in Aquila steht einmal mehr die Finanz- und Wirtschaftskrise auf der Tagesordnung. Sollten die Euro-Länder am europäischen Stabilitätspakt festhalten? Certamente sì. Io credo che sarebbe molto pericoloso, perché c'è la crisi, dare il via ad una crescita del debito pubblico e quindi ad uno sfondamento dei parametri del patto di stabilità. Ja, Sarebbe mit Sicherheit. pericoloso Ich per hielte es für l'Italia sehr gefährlich, wenn man finanziare wegen der Krise nun das Startsignal für eine Erhöhung der Haushaltsdefizite und damit zu einem Durchbrechen der Kriterien des Stabilitätspaktes gäbe. Ein Defizit und eine Erhöhung der öffentlichen Ausgaben können niemals eine Antwort auf die Krise sein. Auch zu Protektionismus darf es nicht kommen. Dies sind die beiden Risiken, die wir absolut verhindern müssen. E altrettanto importante è evitare rischi di protezionismo. Questi sono i due rischi che dobbiamo assolutamente evitare. Präsident Nicolas Sarkozy setzt sich für eine europäische Wirtschaftsregierung ein. Teilen Sie diese Position der französischen Regierung? Condivide lei questa posizione del governo francese? Se per governo economico si intende dare alla banca centrale una caratteristica più politica che non tecnocratica, io sono d'accordo. Wenn europäische Wirtschaftsregierung bedeutet, der Europäischen Zentralbank einen politischeren und weniger bürokratischen Charakter zu verleihen, wäre ich einverstanden. Europa muss in der Lage sein, bei wirtschaftlichen Initiativen mit einer Stimme sprechen zu können. Heute ist davon noch nichts zu sehen. La vita privata di Silvio Berlusconi. Herr Frattini, Silvio Berlusconis Privatleben ist inzwischen ein fast öffentliches. Hat dies dem Ansehen des Ministerpräsidenten und dem Italiens als Gastgeber des G8-Gipfels geschadet, del G8? Ma guardi, io credo che quando si commettono delle violazioni tanto gravi del diritto alla privacy, i responsabili. Wenn der Schutz des Privatlebens so schwerwiegend verletzt wird, tragen diejenigen die Verantwortung, die diese Verletzungen begangen haben. Dies wird gerade untersucht. Bei diesem schlimmen Beispiel für die Verletzungen der Privatsphäre geht es um eine innenpolitische Auseinandersetzung. Ministerpräsident Berlusconi erfüllt seine Aufgaben als Regierungschef und als G8-Präsident mit dem erforderlichen Ansehen, das ihm entgegengebracht wird. Zuletzt von Präsident Obama in Washington. Con l'autorevolezza e il prestigio necessari che gli sono riconosciuti sempre, da ultimo nell'incontro con il presidente Obama a Washington. In Germania, ma non solo in Germania, ci sono. Nicht nur in Deutschland fragt sich der ein oder andere, ob dieses kritikwürdige Verhalten von einem Staatsmann an den Tag gelegt werden darf. Possono essere assunti da un uomo di Stato. Ma vede, questi comportamenti in primo luogo sono stati smentiti. Una cosa è fotografare una persona. Dieses Verhalten wurde doch dementiert. Eine Sache ist es, jemanden in seinem Privathaus zu fotografieren und eine andere zu behaupten, jemand unterhalte eine Beziehung zu einer Minderjährigen. Wenn diese Behauptung falsch ist, und das ist sie in diesem Fall, kann man eine Beschuldigung doch nicht zu einer Wahrheit erklären. Dies hieße, die rechtlichen Regeln, wie sie in jedem demokratischen Land gelten, umzukehren. Darum geht es, grundsätzlich. Ribaltano le regole di diritto di qualsiasi paese democratico. Questo è il punto fondamentale.